Mix Mission. transmission. Sounds of the donkey rollers. Darkness falls across the land. Your body starts to shake. The midnight hour is close at hand. Our base will let the earth quake. And though you fight to stay alive, there's nothing that can control us. For no mere mortal can resist the evil of the donkey rulers. Thank you. Run. I'm gonna go to the bathroom.

Giga Park ist da jemand da? Ihr seid sehr leise heute Abend, sehr leise! Mehr Begeisterung! Jetzt kommen die Hits von Ziggy X. This is the sound that I love. This is the music which I live. Der Silvesterabend live im Gigapark. Gigapark, seid ihr da? Follow me. Cause this is Rocks. Gigapack, seid ihr da? Leute, ein bisschen Begeisterung! Leute, alle mal laut schreien! We'll be right back. nächste Stunde für euch. Live on the Turntable, Mr. Siggy X. Kräftigen Applaus. Leute, ein bisschen Begeisterung. Der Sieger im Gigapack.